Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorbeer. Kapitel 84. Adams weises Wort an Seth. Als nun der Seth und all die anderen diese Rede Henochs vernommen hatten, richtete sich eben Seth wieder auf und begann folgende Rede von sich zu geben, sagend: O wahr, ja, nur zu wahr ist es, was der Herr durch dich, lieber Henoch, hat verkünden lassen, vorzugsweise mir, der ich einen solchen Verweis am allernötigsten habe. O Vater Adam, o Kinder alle, danket an meiner Statt dem Herrn, denn ich bin nicht wert und bin zu schlecht, als dass ich es mir zu wagen getrauen könnte, mit der Zunge, die des Herrn heiliges Wort vor kurzem erst verunglimpfte, dem Herrn alles Lebens und aller Liebe ein unlauteres Lob darzubringen. Nun lasset den Asmael mir predigen, denn nicht mehr wert bin ich, Henochs Wort zu vernehmen. Ja, selbst Asmaels Wort ist zu heilig für einen Toten. Lasst das Tier mir predigen, damit ich durch seine Schauderstimme möchte erweckt werden vom Tode zum Leben. O Vater Adam, heiße mich nimmer deinen Sohn, denn du bist aus Gott, ich aber aus der Fülle aller Widerspenstigkeit. Sieh, ich will nur dein Knecht sein, ja, euer aller Knecht will ich sein, euch dienen wie ein Sklave der Tiefe und stumm sein wie ein Stein, um dadurch dem Herrn genug zu tun dafür, dass ich mich in die Finsternis gestürzt habe, während der Herr so viel Licht in Wort und Tat um mich her ausgegossen hat. Danket, ihr Würdigen, dem Herrn für mich, den Armen, Schwachen und Toten seht. Amen. Adam aber erhob sich und sagte ein kurzes, weises Wort zum Seth, und dieses Wort heilte den Kranken, dass er dann wieder ward voll Liebe und Vertrauen gegen mich und pries über und über meinen Namen. Die Worte Adams aber lauteten also: Seht, seht, du nimmst dir zu viel vor, was der Herr dir nicht gebeut. Siehe zu, wenn der Herr dich versucht und du dann noch schwächer wirst, denn jetzt und fällst dann wieder in deiner Schwäche, sage, wer wird dir dann aushelfen? Etwa Gott, dem du törichterweise genug tun wolltest, da er doch unendlich und überheilig ist und du nur ein endlicher Staub der Erde vor ihm. Wer mag Gott genug tun? Wer will rein und ohne Fehl zu ihm beten und ihm danken, ihn loben und preisen ohne Sünde und zu ihm ohne Makel der Seele als Kind den Vaterruf erheben? Was haben wir denn, dass wir zuvor von ihm nicht empfangen hätten? Was können wir ihm geben, dass er nicht zuvor uns gegeben hätte? Und was tun, dass er uns nicht schon lange früher getan hätte? Darum mache dir kein unnötiges Gebot, sondern beachte das eine nur, dass du ihn mehr und mehr liebst in aller Demut deines Geistes und alle Brüder und mich zehnmal mehr denn dich. Alles andere überlasse nur dem Herrn. Er weiß am allerbesten, welche Last du zu ertragen vermagst. Wenn es dir aber schon schwer wird, in der Tat das eine Gebot zu erfüllen, wie möchtest du dann wohl mit so vielen zurechtkommen? Weißt du denn nicht, dass an jedem Gesetze der Fluch, die Sünde, das Gericht und der Tod hängen? Fürchte dich daher vor jeglichen Gebote, willst du leben. Leichter ist es, Gesetze zu geben, als denselben zu gehorchen. Was aber ist wohl mehr, frei sein in der Liebe durch die Liebe oder schmachten unter des Gehorsams hartem Joche, nach der Freiheit der Liebe, welche da hart zu erringen ist und ewig sein wird, wo das vergeblich sich sehnende Herz unter den harten Schlägen der Versuchung lange wird bluten müssen. Siehe, die Kinder des Abends, wie sind sie zugrunde gerichtet, auch nur durch ein leichtes Gebot. Wie schwer wird ihnen zu helfen sein, so etwa ihr Herz durch den zu langen Druck verhärtet ist. Wir aber wollen dem Herrn allzeit danken und seinen Namen loben, preisen, dieweil er uns ein freies Herz für freie Liebe gab, und wollen ihn auch allzeit bitten, dass er uns vor jeglichem Gebote bewahren möge, auf dass wir allein seiner ewigen Liebe leben möchten als freie Kinder. O seht, es wird einst Zeiten kommen, da unsere späteren Kinder unter Bergen von Gesetzen leben werden und werden vergeblich schmachten nach der Freiheit gleich einem erhitzten Steine in der Tiefe der Erde. Und ihre Brüder werden die schwer Gehorchenden in steinerne Löcher stecken und sie aller Freiheit berauben. Da wird der Sünden sein wie des Sandes im Meere und des Grases auf der Erde. Daher stehe du ab von deiner Torheit und tue, was du kannst und was dem Herrn wohlgefällig ist. Alles andere überlasse dem Herrn. So wirst du leben. Amen. Nimm meinen Segen und wandle wieder frei und gerecht vor Gott, vor mir und allen unseren Kindern. Amen. Ende dieses Kapitels.